kaum weiter als bis zu seinem Saum bin ich gekommen, und gegen meine Neigung musste ich umkehren.« Baumbarts Augen leuchteten vor Freude. »Ich hoffe, dein Wunsch wird sich erfüllen, ehe die Berge viel älter sind«, sagte er. »Ich werde kommen, wenn das Glück es so will«, sagte Legolas. »Einen Handel mit meinem Freund habe ich geschlossen, dass wir, wenn alles gut geht, Fangorn gemeinsam besuchen werden. Mit deiner Erlaubnis.« »Jeder Elb, den du mitbringst, ist willkommen«, sagte Baumbart. »Kein Elb ist der Freund, von dem ich spreche«, sagte Legolas. »Ich meine Gimli Gloinsohn, der hier steht.« Gimli machte eine tiefe Verbeugung, und dabei rutschte ihm die Axt aus dem Gürtel und fiel klirrend zu Boden. »Hm. Hm. Ach was«, sagte Baumbart und schaute ihn finster an. »Ein Zwerg und ein Axtträger. Hm. Einem Elben tue ich gern einen Gefallen, aber du verlangst nicht wenig. Das ist eine sonderbare Freundschaft.« »Sonderbar mag sie scheinen«, sagte Legolas, »doch solange Gimli lebt, werde ich Fangorn nicht allein betreten. Seine Axt ist nicht für Bäume, sondern für Orknacken geschliffen, o Fangorn, Herr des Fangornwaldes. Deren 42 hat sie in der Schlacht durchtrennt.« »Oh, sachte, sachte«, sagte Baumbart, »das klingt schon besser. Nun, die Dinge werden ihren Lauf nehmen, und es ist nicht nötig, ihnen entgegenzueilen. Aber jetzt müssen wir uns einstweilen trennen. Der Tag neigt sich dem Ende zu, doch Gandalf sagt, ihr müsst fort vor Einbruch der Nacht, und den Herren der Mark zieht es nach Hause.« »Ja, wir müssen fort, und zwar gleich«, sagte Gandalf. »Ich fürchte, ich muß dir deine Torhüter entführen. Aber du wirst auch ohne sie zurechtkommen.« »Das werde ich wohl«, sagte Baumbart, »aber ich werde sie vermissen. Wir sind in so kurzer Zeit Freunde geworden, dass ich glaube, ich werde hastig, wachse vielleicht rückwärts meiner Jugend entgegen. Jedenfalls sind sie das Erste, was mir seit vielen Jahren unter Sonne und Mond an Neuem begegnet ist. Ich werde sie nicht vergessen. Ich habe ihren Namen in die lange Liste eingefügt. Die Ents werden ihn sich merken. Ents, die Erdsprosse, alt wie die Berge, waldbehütend, Würzwasser trinkend und hungrig wie Hamster die Hobbitkinder, die kleinen Leute, das lachende Völkchen. Und sie sollen unsere Freunde bleiben, solange das Laub sich erneuert. Lebt wohl. Doch wenn ihr in eurem freundlichen Auenlande etwas Neues hört oder seht, gebt mir Nachricht. Ihr wisst, was ich meine. Nachricht von den Entfrauen. Kommt selbst, wenn ihr könnt.« »Machen wir«, sagten Merry und Pippin zugleich, und dann wandten sie sich hastig ab. Baumbart schaute ihnen nach, blieb eine Weile stumm und schüttelte nachdenklich den Kopf. Dann wandte er sich Gandalf zu. »Saruman wollte also nicht fortgehen«, sagte er. »Ich habe es auch nicht erwartet. Er hat ein verfaultes Herz, wie ein schwarzer Huron. Allerdings auch ich, wenn ich besiegt und wenn alle meine Bäume vernichtet wären, ließe mich nicht vertreiben, solange ich noch ein einziges dunkles Loch hätte, um mich zu verstecken.« »Gewiß«, sagte Gandalf, »aber du hast auch keine Pläne geschmiedet mit dem Ziel, die ganze Welt mit deinen Bäumen zu erobern und alle anderen Wesen darin zu ersticken. Aber so, wie es einmal ist, bleibt Saruman hier, um seinen Hass zu pflegen und weiter seine Netze zu spinnen, so gut er es eben noch vermag. Er hat den Schlüssel von Orthanc, aber er darf nicht entkommen.« »Auf keinen Fall. Dafür werden die Ents sorgen«, sagte Baumbart. Ohne meine Erlaubnis soll Saruman keinen Fuß von dem Felsen setzen. Die Ents werden ihn bewachen. Gut, sagte Gandalf. Darauf hatte ich gehofft. Eine Sorge weniger. Dann kann ich gehen und mich um andere Dinge kümmern. Aber ihr müsst Acht geben. Das Wasser ist abgeflossen. Ich fürchte, es wird nicht genügen, rings um den Turm Wachen aufzustellen. Sicherlich führen unterirdische Gänge nach draußen. Und Saruman hofft wohl, bald unbemerkt aus- und eingehen zu können. Wenn ihr die Mühe nicht scheut, dann leitet bitte das Wasser noch einmal ein. Und zwar so lange, bis entweder Isengard zu einem stehenden Gewässer wird oder ihr die Ausflüsse entdeckt. Wenn alle unterirdischen Räume unter Wasser stehen und die Ausgänge versperrt sind, erst dann muss Saruman im Turm bleiben und kann nur noch aus den Fenstern schauen. »Überlass alles den Ents«, sagte Baumbart. »Wir werden das Tal von oben bis unten durchsuchen und jeden Kieselstein umdrehen. Es kommen wieder Bäume her, um sich hier niederzulassen, alte Bäume, wilde Bäume. Den Wachtwald werden wir das Tal nennen. Kein Eichhörnchen wird ihn betreten, ohne dass ich davon weiß. Überlass alles den Ents. Ehe nicht siebenmal so viele Jahre vergangen sind, wie in der Zeit, als er uns quälte, werden wir es nicht müde werden. Der Palantir. Hinter der langen westlichen Bergkette ging schon die Sonne unter, als Gandalf mit seinen Gefährten und der König mit seinen Reitern wieder aufbrachen. Gandalf nahm Merry hinter sich aufs Pferd und Pippin saß bei Aragorn mit auf. Zwei Männer des Königs eilten talabwärts voraus und verschwanden bald außer Sicht. Die anderen folgten gemächlich. Am Tor standen Ents feierlich in einer Reihe, still wie Standbilder, die langen Arme erhoben, ohne jeden Laut. An der ersten Biegung der Straße, als sie schon ein Stück weit geritten waren, blickten Merry und Pippin zurück. Der Himmel war noch sonnenhell, aber über Isengard streckten sich schon die langen Schatten, und die grauen Trümmer sanken in die Dunkelheit. Baumbart allein stand noch da, wie ein alter Baumstumpf in der Ferne. Die Hobbits mussten an ihre erste Begegnung mit ihm denken, weit von hier auf dem sonnigen Felssattel an Fangorns Grenzen. Sie kamen zu der Säule mit der weißen Hand. Die Säule stand noch, aber die gemeißelte Hand war herabgestürzt und in kleine Stücke zerschlagen worden. Genau in der Mitte der Straße lag der lange Zeigefinger, weiß in der Dämmerung, der rote Nagel zu schwarz verdunkelt. »Die Ents achten auf jede Einzelheit«, sagte Gandalf. Sie ritten weiter, und der Abend senkte sich über das Tal. »Reiten wir heute noch weit, Gandalf?« fragte Merry nach einer Weile. »Ich weiß nicht, wie dir zumute ist mit dem kleinen Lumpenpack an deinen Rockschößen, aber der eine kleine Lump ist müde und würde sich jetzt lieber hinlegen, als weiter hinter dir herschaukeln.« »Ach, das hast du gehört«, sagte Gandalf, »mach dir nichts draus. Sei froh, dass er nicht länger auf dich eingeredet hat. Seine Blicke ruhten auf euch. Wenn das deinen Stolz hebt, könnte ich sagen, dass seine Gedanken im Augenblick mehr mit dir und Pippin beschäftigt sind als mit uns anderen. Wer ihr seid, wie ihr hergekommen seid und warum, was ihr wisst, ob ihr gefangen genommen wurdet und wenn ja, wie ihr entkommen seid, als die Orks alle ins Gras bissen. Mit solchen kleinen Rätseln muss sich der weise Saruman jetzt herumplagen. Eine Beschimpfung aus seinem Munde ist schmeichelhaft, Meriadoc. Denn du kannst dich durch seine Anteilnahme geehrt fühlen. »Danke«, sagte Merry, »aber eine noch höhere Ehre ist es, an deinen Rockschößen zu hängen, Gandalf. Wenigstens hat man da Gelegenheit, eine Frage zu wiederholen. Reiten wir heute noch weit?« Gandalf lachte. »Einfach nicht abzuwimmeln, dieser Hobbit. Jeder Zauberer sollte mindestens ein, zwei Hobbits an den Rockschößen haben, die ihn beim Wort nehmen und ihm nichts durchgehen lassen. Ich bitte um Verzeihung. Aber sogar an diese allereinfachsten Dinge habe ich gedacht. Wir reiten heute noch ein paar Stunden ohne große Eile, bis zum Ausgang des Tals. Morgen müssen wir schneller reiten. Als wir herkamen, hatten wir vor, von Isengard geradewegs über die Ebene zu reiten, zurück zum Haus des Königs in Edoras. Ein Ritt von wenigen Tagen. Aber nun haben wir es uns anders überlegt. Boten sind nach Helmsklamm vorausgeritten, um anzukündigen, dass der König morgen dorthin zurückkehrt. Von da wird er mit vielen Männern auf Pfaden durch die Berge nach Dunhar reiten. Von nun an dürfen sich nie mehr als zwei oder drei zusammen im offenen Gelände bewegen, ob bei Tag oder Nacht, wenn es sich vermeiden lässt. »Alles oder nichts, wie es deiner Art ist«, sagte Mary. »Ich muss gestehen, ich habe nicht weiter gedacht als bis zum nächsten Schlafplatz. Helmsklamm und all die anderen Namen. Wo oder was ist das? Ich habe keine Ahnung von diesem Land.« »Dann sieh zu, dass du etwas darüber erfährst, wenn du begreifen willst, was vorgeht. Aber nicht jetzt und nicht von mir. Zu viele dringende Sachen gehen mir gerade durch den Kopf.« »Schön, dann werde ich am Lagerfeuer Streicher ausfragen. Der ist nicht so ungeduldig.« »Aber warum die Heimlichkeit? Ich dachte, wir hätten die Schlacht gewonnen.« »Ja, haben wir. Aber das war nur ein erster Sieg. Und das allein schon macht unsere Gefahr noch größer.« Zwischen Isengard und Mordor bestand irgendeine Verbindung, über die ich mir noch nicht im Klaren bin. Wie sie Nachrichten ausgetauscht haben, weiß ich nicht genau, aber getan haben sie's. Das Auge von Barad-dûr wird nun sehr ungeduldig zum Tal des Zauberers herüberblicken, denke ich mir, und nach Rohan. Je weniger es sieht, desto besser. Die Straße talabwärts vorüber. Bald näher, bald ferner, rauschte der Isen in seinem steinigen Bett. Von den Bergen senkte sich die Nacht herab. Alle Nebel waren verflogen, ein kühler Wind wehte. Der Mond, nun beinahe voll, erfüllte den östlichen Himmel mit einem fahlen, kalten Schein. Die Bergschultern zur Rechten verflachten zu kahlen Hügeln. Grau dehnte sich vor ihnen die weite Ebene. Endlich hielten sie. Sie waren seitwärts von der Straße abgewichen und wieder über das weiche Hochlandgras geritten, und nach einer Meile in westlicher Richtung kamen sie zu einem kleinen Tal. Es lag nach Süden hin offen, nach Norden eingeschmiegt in den runden Hang des Dol Baran, der letzten Erhebung der nördlichen Bergketten, auf der Sohle mit Gras, oben mit Heidekraut bewachsen. Die Talseiten standen voller vorjährigem Ferngestrüpp, zwischen dem die jungen Wedel, noch fest eingerollt, eben aus dem lieblich duftenden Erdreich aufsprossen. An den unteren Hängen wuchsen dichte Dornbüsche, und darunter schlugen sie ihr Lager auf, etwa zwei Stunden vor Mitternacht. In einer Mulde zwischen den Wurzeln eines ausladenden Weißdorns, hoch wie ein Baum und vom Alter verrunzelt, aber an allen Zweigen gesund, machten sie ein Feuer. Posten wurden aufgestellt, zwei für jede Wache. Die anderen legten sich in ihre Mäntel und Decken gewickelt schlafen, nachdem sie gegessen hatten. Die Hobbits lagen in einem Winkel für sich, auf einem Haufen alten Farnkrauts. Merry war schläfrig, aber Pippin war nun sonderbar unruhig. Der Farn knisterte und raschelte, als er sich herumwälzte. »Was ist?« fragte Merry. »Liegst du auf einem Ameisenhaufen?« »Nein«, sagte Pippin, »nur sehr bequem ist es nicht. Wann habe ich bloß das letzte Mal in einem Bett geschlafen?« Merry gähnte. »Kannst du an den Fingern abzählen«, sagte er. »Du musst doch wissen, wie lang es her ist, seit wir von Lorien abgefahren sind.« »Ach das«, sagte Pippin, »ich meine ein richtiges Bett, in einem Schlafzimmer.« »Na dann, Bruchtal«, sagte Merry, »aber ich könnte heute Nacht überall schlafen.« »Du hast heute Glück gehabt, Merry«, sagte Pippin leise, nach einer langen Pause. »Du bist mit Gandalf geritten.« »Ja.« »Na und? Hast du was Neues aus ihm herausbekommen? Irgendwelche Informationen?« »Doch, so einiges. Mehr als üblich. Das hast du doch auch gehört, jedenfalls das meiste. Du warst doch nah genug. Und über Geheimnisse haben wir nicht gesprochen. Morgen kannst du mit ihm reiten, wenn du meinst, dass du mehr aus ihm herausholst. Und wenn er dich nehmen will.« »Kann ich? Gut. Er ist ein Geheimniskrämer, nicht? Hat sich überhaupt nicht verändert.« »Oh ja, doch«, sagte Mary, der nun wacher wurde und anfing, sich zu fragen, was sein Freund nur hatte. Er ist gewachsen, irgendwie. Er kann nun noch freundlicher sein als früher, aber auch erschreckender. Lustiger und ernster zugleich, finde ich. Er hat sich verändert. Nur hatten wir noch keine Gelegenheit, viel davon zu merken. Aber denk doch nur an den letzten Teil dieser Auseinandersetzung mit Saruman. Du weißt ja, Saruman war einmal Gandalfs Oberer, Vorsitzender des Rats, was immer das genau heißen mag. Er war Saruman der Weiße. Jetzt ist Gandalf der Weiße. Saruman ist auf seinen Befehl herbeigekommen und sein Zauberstab wurde ihm genommen. Und dann ist er auf Befehl wieder gegangen. Na, wenn Gandalf sich überhaupt verändert hat, dann ist er jetzt noch zugeknöpfter denn je, widersprach Pippin. Diese Glaskugel zum Beispiel, an der schien ihm viel zu liegen. Er weiß oder denkt sich etwas darüber. Aber denkst du, uns sagt er etwas davon? Nein, kein Wort. Dabei hab ich sie doch aufgehoben, sonst wäre sie in den Tümpel gerollt. Her damit, das bekomme ich, das war alles. Ich möchte wissen, was das für ein Ding ist. Es war mächtig schwer. Pippins Stimme wurde ganz leise, als spräche er mit sich selbst. »Hey«, sagte Mary, »also das macht dir zu schaffen. Na, Pippin, mein Junge, dann vergiss nur nicht diesen Spruch von Gildor, den Sam immer zitiert hat. Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern, denn sie sind spitzfindig und schnell erzürnt.« »Aber unser ganzes Leben ist seit Monaten schon eine einzige langwierige Einmischung in Angelegenheiten von Zauberern«, sagte Pippin. »Zu der Gefahr hätte ich gern auch ein paar Informationen.« »Ich möchte mir diese Kugel mal ansehen.« »Ach, schlaf jetzt«, sagte Mary. »Du kriegst noch Informationen genug, früher oder später.« »Mein lieber Pippin, was die Neugier angeht, kann kein Tuck es mit einem Brandybock aufnehmen. Aber ich frage dich, muss das gerade jetzt sein?« »Schon gut. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich dir sage, was ich gern tun würde?« »Nämlich diesen Stein ansehen.« »Ich weiß ja, es geht nicht, weil der alte Gandalf drauf sitzt wie die Glucke auf dem Ei. Aber es hilft mir auch nichts, wenn du nicht mehr dazu sagen kannst, als geht nun mal nicht, also schlaf.« »Na, was soll ich denn sonst sagen?« sagte Mary. »Tut mir leid, Pippin, aber damit musst du wirklich bis zum Morgen warten. Nach dem Frühstück bin ich bestimmt genauso neugierig wie du und werde tun, was ich kann, dir magische Informationen hervorlocken zu helfen. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr wachhalten. Wenn ich noch länger gähne, kriege ich den Mund nicht mehr zu. Gute Nacht.« Nichts mehr. Er lag nun still, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Und auch Marys ruhiges Atemgeräusch, das verriet, dass er nach wenigen Minuten eingeschlafen war, wirkte auf Pippin nicht ansteckend. Der Gedanke an die dunkle Kugel schien immer mehr Kraft zu gewinnen, als alles ringsum still wurde. Er spürte wieder ihr Gewicht in den Händen und sah wieder die geheimnisvollen roten Abgründe, in die er sekundenlang hineingeblickt hatte. Er wälzte sich herum und versuchte, an etwas anderes zu denken. Schließlich hielt er es nicht länger aus. Er stand auf und schaute umher. Ihn fror und er zog den Mantel dichter um den Leib. Der Mond schien kalt und weiß ins Tal herein, und die Büsche warfen schwarze Schatten. Überall nahebei lagen die anderen und schliefen. Die zwei Wachtposten waren nicht zu sehen, vielleicht waren sie oben auf dem Hügel oder im Farn versteckt. In einer Anwandlung, die er nicht verstand, ging Pippin leise dahin, wo Gandalf lag. Er blickte hinab, der Zauberer schien zu schlafen, hatte aber die Lider nicht ganz geschlossen. Die Augen schimmerten ein wenig unter den langen Wimpern hervor. Hastig trat Pippin zurück. Aber Gandalf rührte sich nicht. Und halb gegen seinen Willen angezogen, schlich der Hobbit hinter dem Kopf des Zauberers wieder näher heran. Gandalf hatte sich in eine Decke gewickelt und den Mantel darüber gebreitet. Und dicht neben ihm, zwischen seiner rechten Seite und dem angewinkelten Arm, war ein Buckel, etwas Rundes, eingehüllt in ein dunkles Tuch. Seine Hand schien eben erst davon abgeglitten zu sein. Pippin wagte kaum zu atmen. Fuß um Fuß schlich er näher. Zuletzt kniete er sich hin. Dann streckte er behutsam die Hände aus und hob den Klumpen langsam hoch. Ganz so schwer, wie er erwartet hatte, schien das Ding nicht zu sein. Vielleicht doch nur ein Bündel Krimskrams, dachte er seltsam erleichtert. Aber er legte es nicht wieder hin. Einen Augenblick stand er da und drückte es an sich. Dann hatte er einen Einfall. Auf Zehenspitzen schlich er davon, suchte und fand einen großen Stein und kam zurück. Rasch zog er das Tuch ab, wickelte es um den Stein, kniete sich hin und legte es wieder neben die Hand des Zauberers. Dann endlich betrachtete er das Ding, das er enthüllt hatte. Da hatte er's. Eine glatte Kristallkugel, nun stumpf und dunkel, lag nackt vor seinen Knien. Er hob sie auf, bedeckte sie schnell mit seinem Mantel und war im Begriff, zu seinem Lager zurückzukehren. In diesem Augenblick regte sich Gandalf im Schlaf und murmelte ein paar Worte, anscheinend in einer fremden Sprache. Seine Hand tastete umher und legte sich auf den umwickelten Stein. Dann seufzte er und rührte sich nicht mehr. »Du Idiot«, sagte sich Pippin, »du bringst dich in einen furchtbaren Schlamassel. Leg das Ding bloß schnell zurück.« Aber nun merkte er, dass ihm die Knie zitterten, und er wagte sich nicht nah genug an den Zauberer heran, um das Bündel zu erreichen. »Ich bekomme es nicht wieder an seinen Platz, ohne dass er aufwacht«, dachte er. »Nicht bevor ich nicht etwas ruhiger bin. Also kann ich ebenso gut erst mal nachsehen, aber nicht gleich hier.« Er schlich davon und setzte sich auf ein Grashügelchen nicht weit von seinem Lager. Der Mond schien über den Rand der Mulde herein. Er hielt die Kugel zwischen den angezogenen Knien. Er beugte sich tief darüber, wie ein Kind, wenn es sich in einem stillen Winkel über eine Leckerei hermacht. Er streifte den Mantel beiseite und heftete den Blick auf die Kugel. Die Luft um ihn war still und dick. Die Kugel war zuerst dunkel pechschwarz, und das Mondlicht schimmerte auf ihrer Oberfläche. Dann entstand in ihrem Kern ein schwaches Glimmen und eine Bewegung. Sie hielt seinen Blick fest, so daß er die Augen nun nicht mehr abwenden konnte. Bald schien das ganze Innere zu glühen, und die Kugel oder das Licht in ihr begann sich zu drehen. Plötzlich erlosch das Licht. Er keuchte und schüttelte sich, blieb aber über die Kugel gebeugt und umklammerte sie mit beiden Händen. Tiefer und tiefer beugte er sich herab. Er wurde starr und bewegte eine Weile nur noch tonlos die Lippen. Dann mit einem gequälten Schrei fiel er rückwärts und lag still. Der Schrei war durchdringend. Die Wachen kamen die Hänge heruntergerannt. Bald war das ganze Lager auf. »Da haben wir den Dieb«, sagte Gandalf. Hastig warf er seinen Mantel über die Kugel und ließ sie liegen, wo sie war. »Aber du, Pippin, das kann schlimm ausgehen.« Er kniete neben Pippin nieder. Der Hobbit lag auf dem Rücken, stocksteif, die Augen blicklos zum Himmel gerichtet. »Teufelei, was hat er da für ein Unheil angerichtet, für sich selbst und für uns alle?« Das Gesicht des Zauberers sah eingefallen und verzerrt aus. Er nahm Pippins Hand und beugte sich über sein Gesicht, horchte auf Atemzüge. Dann legte er ihm die Hände auf die Stirn. Der Hobbit bebte, seine Augen schlossen sich. Er schrie laut, setzte sich auf und glotzte fassungslos all die Gesichter ringsum an, die vom Mondlicht gebleicht waren. »Das ist nicht für dich, Saruman«, rief er mit schriller, tonloser Stimme und bog sich von Gandalf weg. »Ich werde sogleich danach schicken. Hast du verstanden? Sag ihm nur das!« Dann schlug er um sich und wollte aufstehen und wegrennen, aber Gandalf hielt ihn sanft fest. »Peregrin Tuck«, sagte der Zauberer, »komm zurück!« Der Hobbit entkrampfte sich und fiel wieder auf den Rücken, die Hand des Zauberers umklammernd. »Gandalf«, rief er, »ach, Gandalf, verzeih mir!« »Dir verzeihen«, sagte Gandalf, »erst sag mir, was du getan hast.« »Ich hab die Kugel genommen und sie angeschaut«, stammelte Pippin. »Ich hab Sachen gesehen, vor denen ich davonlaufen wollte. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Und dann ist er gekommen und hat mich verhört. Und er hat mich angesehen und... Das ist alles, was ich noch weiß.« »Das genügt nicht«, sagte Gandalf streng. »Was hast du gesehen? Und was hast du gesagt?« Pippin schloss die Augen und zitterte, sagte aber nichts. Alle sahen ihn schweigend an. Nur Merry wandte sich ab. Gandalfs Gesicht war immer noch finster. »Sprich«, sagte er. Mit leiser, stockender Stimme begann Pippin noch einmal zu berichten, und allmählich wurden seine Worte klarer und bestimmter. »Ich habe dunklen Himmel gesehen und hohe Mauern«, sagte er, »und kleine Sterne. Es schien alles sehr weit weg und sehr lange her zu sein, und doch scharf und deutlich. Dann gingen die Sterne an und aus. Biester mit Flügeln flatterten davor herum, sehr große, glaube ich, in Wirklichkeit, aber in dem Glas sahen sie aus wie Fledermäuse, die um den Turm kreisten. Ich meine, es waren 9. Eins kam geradewegs auf mich zugeflogen, wurde immer größer und größer. Es hatte einen entsetzlichen... Nein, nein, ich kann's nicht sagen. Ich wollte weglaufen, weil ich dachte, es würde herausgeflogen kommen, aber als es schon die ganze Kugel einnahm, ist es verschwunden. Dann kam er. Er hat nicht gesprochen, nicht so, dass ich Worte gehört hätte. Er hat nur geblickt, und ich habe verstanden, du bist also wieder da? Warum hast du es so lange versäumt, dich zu melden? Ich gab keine Antwort. Er hat gesagt, wer bist du? Ich gab immer noch keine Antwort, aber es tat furchtbar weh, und er setzte mir zu. Darum habe ich gesagt, ein Hobbit. Dann plötzlich schien er mich sehen zu können, und er hat mich ausgelacht. Es tat grausam weh, wie wenn ich mit Messern angestochen würde. Ich versuchte, mich zu wehren, aber er hat gesagt, »Gedulde dich einen Moment, wir sehen uns bald wieder. Sag Saruman, dieses Schmuckstück ist nicht für ihn. Ich werde sogleich danach schicken. Hast du verstanden? Sag ihm nur das.« Dann hat er mich so unverschämt angeblickt. Mir war, als müsste ich im Boden versinken. »Nein, nein, mehr kann ich nicht sagen. Ich kann mich an nichts weiter erinnern.« »Schau mich an«, sagte Gandalf. Pippin sah ihm in die Augen. Schweigend hielt der Zauberer seinen Blick für einen Moment fest. Dann wurde seine Miene freundlicher und zeigte den Anflug eines Lächelns. Er legte Pippin die Hand auf den Kopf. »Schon gut«, sagte er, »sag jetzt nichts mehr. Ich hatte befürchtet, du könntest lügen, aber in deinen Augen steht nichts davon. Er hat nicht lange genug mit dir gesprochen.« »Ein Narr bist und bleibst du zwar, Peregrin Tuck, aber ein ehrlicher Narr. Mancher Klügere hätte sich in einer solchen Lage schlechter gehalten, aber merk es dir. Du und alle deine Freunde sind hauptsächlich deshalb noch einmal davongekommen, weil du viel Glück gehabt hast, wie man das nennt. Darauf kannst du ein zweites Mal nicht zählen. Hätte er dich gleich auf der Stelle weiterverhört, hättest du ihm fast mit Sicherheit alles gesagt, was du weißt, und um uns alle wäre es geschehen gewesen. Doch er war übereifrig. Er wollte nicht nur die Information, er wollte dich, und zwar schnell, so dass er sich im dunklen Turm in aller Ruhe mit dir befassen könnte. Es darf dich nicht schaudern. Wenn du dich in die Angelegenheiten von Zauberern einmischen willst, musst du auf dergleichen gefasst sein. Aber lass gut sein, ich verzeihe dir. Tröste dich, es ist alles nicht so schlimm ausgegangen, wie es hätte sein können.« Er hob Pippin sachte auf und trug ihn zu seinem Lager. Merry folgte und setzte sich neben seinen Freund. »Leg dich hin und schlafe nun, wenn du kannst, Pippin«, sagte Gandalf. »Vertraue mir. Wenn es dich wieder mal in den Fingern juckt, dann sag mir's. Sowas ist heilbar. Aber eins muss klar sein, mein lieber Hobbit, leg mir nie wieder einen Stein unter den Ellbogen. So, nun lasse ich euch beide einstweilen.« Gandalf zu den anderen zurück, die noch immer in unruhigen Gedanken um den Orthankstein herumstanden. »Gefahr kommt bei Nacht, wenn man sie am wenigsten erwartet«, sagte er. »Wir sind ihr mit knapper Not entgangen.« »Was ist mit Pippin?« fragte Aragorn. »Ich glaube, jetzt ist alles vorüber«, antwortete Gandalf. »Er wurde nicht lange festgehalten, und Hobbits sind wahre Stehaufmännchen. Die Erinnerung oder das Grauen dabei werden wohl schnell vergehen. Zu schnell vielleicht. Aragorn, willst du nicht den Orthanc-Stein an dich nehmen und ihn bewachen? Es ist ein gefährliches Gepäckstück. Gefährlich wohl, aber nicht für jeden, sagte Aragorn. Ich kenne einen, der rechtmäßigen Anspruch darauf hat. Denn dies ist sicherlich der Palantir von Orthanc, der aus Elendils Schatzkammer stammt und den die Könige von Gondor hier aufgestellt haben. Meine Stunde rückt näher. Ich nehme ihn. Gandalf blickte Aragorn an, und zur Überraschung der anderen hob er den verhüllten Stein auf und überreichte ihn seinem Freund mit einer Verbeugung. »Nehm ihn entgegen, Herr«, sagte er, »als Unterpfand für vieles andere, das dir noch zurückgegeben werden soll. Aber wenn ich dir zum Gebrauch deines Besitzes einen Rat geben darf, gebrauche ihn nicht. Noch nicht. Sei vorsichtig.« »Wann bin ich je hastig oder unvorsichtig gewesen?« sagte Aragorn. »Ich, der ich so viele Jahre gewartet und meine Vorbereitungen getroffen habe.« »Noch nie. Darum stolpere nun auch nicht am Ende des Weges«, sagte Gandalf. »Aber halte das Ding wenigstens